Der Franzose hat nach bewährter Methode zuerst mit Savoyen Frieden gemacht, dann mit Spanien und dem Kaiser für Italien einen Waffenstillstand geschlossen und in Spanien Barcelona erobert. Der Kurfürst von Bayern beginnt nach der Geburt seines Sohnes vom Kaiser abzuschwenken. Er will nun selbst die spanische Erbschaft haben. Im Mai 1697 kommt es zu Friedensverhandlungen auf Schloss Nieuwsburg bei Rijswijk, wogegen Rückgabe fast aller Reunionen mit Ausnahme der Freigrafschaft Burgund, das friedensbedürftige Spanien, gegen Handelsvorteile die Holländer und gegen Anerkennung seiner Königswürde und Fallenlassen der bisher unterstützten Stuarts der englische König abschließen. Kaiser und Reich wird eine Frist bis 1. November, etwa anderthalb Monate nach dem Abschluss der übrigen, zum Beitritt offengelassen. Sie unterzeichnen knapp vor Ablauf der Frist. Ludwig räumt die reunierten Gebiete, mit Ausnahme von Straßburg, gibt Freiburg und Breisach dem Kaiser, Kiel und Philippsburg dem Reiche zurück, ebenso Lothringen an Leopold Joseph, den Sohn des 1690 verstorbenen Türkenhelden Karl. Auf die pfälzische Erbschaft leistet der König Verzicht. Noch kurz vor Ende des Krieges gegen Frankreich ergibt sich eine Veränderung in der konfessionellen Zusammensetzung des Kurfürstenrates, in dem der Sachse mit Rücksicht auf seine Bewerbung um den erledigten polnischen Königsthron katholisch wird. Sobieski ist 1696 gestorben und Kursachsen will die übrigen Bewerber Max Emanuel von Bayern, den Türken Louis und den französischen Kandidaten Prinz Conti aus dem Felde schlagen. Als eine Doppelwahl erfolgt, ist der Sachse Friedrich August rascher zur Stelle als sein französischer Mitbewerber, erreicht Mitte September zu Krakau die Krönung und die bereits in Danzig ankernde französische Flotte muss mit ihrer prinzlichen Fracht wieder zurück. So hat Frankreich in der polnischen Frage eine Niederlage erlitten. Der dritte Raubkrieg hat die Nachbarn gegen die französische Gefahr immunisiert. Sogar das zerrissene Westdeutschland konnte sich in der Abwehr wieder festigen. Ludwig muss einem neuen Krieg entgegensehen, wenn, was sich für die nahe Zukunft erwarten lässt, die spanische Erbschaftsfrage fällig wird. Der Kaiser aber wird dann die Hände frei haben, denn der große Türkenkrieg, der alle seine Kräfte angespannt hat, ist vorüber. Auf dem weit gedehnten ungarischen Kriegsschauplatz war das Jahr 1688 sehr erfolgreich. Die Bergfeste Munkax musste kapitulieren. Im Mai gelangte Stuhlweißenburg in die Hand der Kaiserlichen. Am 6. September hatte, alle diese Erfolge krönend, der Kurfürst Max Emanuel Belgrad erstürmt. Ein kaiserliches Heer unter Veterani ist in die Walachei vorgedrungen. Der Türken Louis dringt siegreich in Bosnien ein. Es gilt, die Balkanslawen gegen das türkische Joch aufzurufen. Ludwig von Baden siegt 1689 bei Bacin und Nissa in Serbien und erobert im Oktober Vidin an der Donau. Mit dem ehrgeizigen Vojvoden der Walachei wird ein Bündnis abgeschlossen. Der kaiserliche General Piccolomini dringt bis Pristina vor. Eine allgemeine Erhebung im weiten Raum von Rumänien bis zur Herzegowina breitet sich vor, doch stirbt ihre Seele, der Patriarch Arsen Tschernojewitsch von Ipek im November 1689. In der Türkei aber kommt es unter dem tüchtigen Süleyman III. Zu einer kräftigen Erneuerung, die an den Großwesir Mustafa Köprülü geknüpft ist. Dieser erringt bei Novi Bazar und im südlichen Serbien Erfolge und Nissa und Vidin kommen wieder in seine Hand. Nach Siebenbürgen, wo Apafi gestorben ist, sendet er den gefährlichen Emmerich Tökelü, der den Siebenbürger Landtag für sich zu gewinnen weiß. Der Großwesir aber kann Belgrad zurückerobern. 36.000 vor dem rachedürstigen Türken flüchtige serbische und albanische Familien werden vom Kaiser in Sirmien und Slawonien angesiedelt. Der Türken Louis gewinnt Siebenbürgen zurück und erringt am 19. August 1691 bei Salankamen zwischen Belgrad und Peter Wardein einen glänzenden Sieg. Unter den 12.000 gefallenen Türken befindet sich auch der tapfere Köprülü. Nun ist es mit den siebenbürgischen Extratouren vorbei. Der Kaiser zieht das Land endgültig an sich. Die vier Bekenntnisse Siebenbürgens werden bestätigt. Die drei Nationen der Székler, Magyaren und Sachsen erhalten ihre Selbstständigkeit gegen Ungarn. General Caprara empfiehlt besondere Stärkung der Sachsen als Stärke, Nerv und Zierde des Landes. Als der Türken Louis noch im Jahre seines großen Sieges nach dem Westen abgegangen ist, erobern die Kaiserlichen wohl noch Peter Wardein, können aber Belgrad nicht zurücknehmen. Auf beiden Seiten tritt eine gewisse Untätigkeit ein. Die kaiserlichen Oberbefehlshaber, auch der eitle Kurfürst von Sachsen, der dann hastig nach der polnischen Königskrone auszieht, versagen. Gefährlich wird es, als der tüchtige Sultan Mustafa II. Zur Regierung kommt und alsbald selbst ins Feld zieht. Er erringt über ein kaiserliches Heer bei Lugos einen völligen Sieg. In dieser bedrohlichen Lage ernennt der Kaiser 1697 den kleinen, unansehnlichen Flüchtling aus Frankreich, Prinz Eugen, aus der Nebenlinie des Hauses Savoyen, zum Oberfeldherrn. Der 34-jährige Prinz hat schon vor Wien tapfer mitgefochten, einer seiner Brüder ist als Oberst in kaiserlichen Diensten gegen die Türken gefallen. Prinz Eugen überwindet die zweifelnde Aufnahme durch das Heer und offenbart bald die stählerne Energie, die in seinem schwächlichen Körper steckt. Der Mann, den seinerzeit der König von Frankreich spöttisch abgewiesen, wird der größte General, den das kaiserliche Heer jemals besaß. Als der Sultan auszieht, Zengedin und dann Siebenbürgen zu erobern, stellt ihn der Prinz mit 50.000 Mann, darunter auch Kursachsen und Brandenburger, in Eilmärschen nachrückend bei Zenta an der Theiß, gerade als der Türke den Fluss passieren will. Das Heer des Padischah wird vernichtend am 11. September 1697 geschlagen. Der Großvezier fällt, mit ihm 20.000 Mann, 10.000 ertrinken. Die Kaiserlichen aber haben nur 400 Mann verloren. Noch im gleichen Jahr unternimmt Eugen einen erfolgreichen Streifzug nach Bosnien. Doch schon haben Friedensverhandlungen, vermittelt durch die Seemächte, begonnen. So kommt der Friede von Karlowitz am 26. Jänner 1699 zustande, in welchem der Kaiser Siebenbürgen und ganz Ungarn mit Ausnahme des Temeswarer Banats erhält. Die Venezianer, Leopolds Bundesgenossen, gelangen in den Besitz der griechischen Halbinsel Morea. Als 5 Jahre später Emmerich Tökelü in seinem türkischen Asyl gestorben ist, haben die Sorgen des Kaisers aufgehört. Durch den Karlowitzer Frieden ist Österreich nicht nur der ewigen Rückenbedrohung durch die Türken Herr geworden, sondern auch in gewaltiger Gebietserweiterung zur europäischen Großmacht aufgestiegen. Bald wird es sein kampferprobtes Heer in die Waagschale neuer Erschütterungen des seit dem Westfälischen Frieden friedlosen Europa werfen.